Hey, Klopsi-Zeit, der Klopsi ist zum Podcasten bereit. Ja, ich habe. Oh Gott, dieser Lärm hier, das macht einen ja krank. Können die aufhören damit? Offenbar können sie es nicht. Ich habe gerade die ersten zwei Folgen von Man in the High Castle angeguckt und ich bin, glaube ich, nicht überwältigt. Es ist nicht so gut, aber es ist auch nicht so schlimm. Aber diese alles durchwirkende Nazi-Symbolik sogar auf einer fucking Telefonzelle ist ein Hakenkreuz über dem Telefon. Das ist dann vielleicht doch so ein kleines bisschen übertrieben. Oh. Ja, was es mit dem Greater Nazi-Reich auf sich hat. Großdeutsches Reich heißt ja Greater German Reich im Englischen auf Englisch. Und deswegen haben sie da jetzt eben Groß Nazi-Reich draus gemacht, was. Ich weiß gar nicht, ob sich die Nazis selber Nazis genannt haben. Oh, das lässt sich herausfinden. Haben sich Nazis selbst Nazis genannt? Die Nazis selbst haben die Bezeichnung zunächst gelegentlich aufgegriffen. Das Nazi ist das global erfolgreichste deutsche Wort. Das ist ja sehr schön. Schon Bismarck wurde Nationalsozialist genannt. Das ist ja sehr schön. Das spöttische Kurzwort Nazi tauchte erstmals 1903 auf. Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr spannend. Auf Bayerisch heißt Nazi Depp. Die Nazis selbst haben die Bezeichnung zunächst gelegentlich aufgegriffen. Von Goebbels existiert eine Schrift namens Der Nazi-Sozi aus dem Jahr 1932, eine Art Katechismus der NSDAP. Später wurde das Wort zurückgedrängt, das klang dem Propagandaminister doch zu wenig kämpferisch und zu verniedlichend. In der Nazi-Zeit war wenig von Nazis die Rede. Also deswegen ist das alleine deswegen schon mal doof, weil die sich selber nie Nazis nennen würden und schon gar nicht ihr Reich so nennen würden. Naja, ich finde das gut, dass da irgendwie man keinem trauen kann, aber auch irgendwie alles sehr merkwürdig. Man weiß es nicht. Ja, ansonsten bin ich traurig, dass du weg bist, aber deine Rosen sind ja noch hier. Und jetzt muss ich eben ohne dich durchhalten, 10 Tage lang. Ob wir das wohl gut schaffen? Vermutlich schon. Wir haben es ja schon mal geschafft. Aber ich habe jetzt auch ganz arg Hunger und ich habe mir wieder ekelhaft gekocht. Ja, das ist das Dilemma des Klopsi-Daseins. Dilemma, Dilemma. Und auch Dilemma. Ich bin müde und ich muss jetzt mal bald schlafen, weil ich ja morgen so früh raus muss. Ja, nun. Mein Herz. Ich hoffe jedenfalls, dass du einen guten Start in die Woche hast. Und ich freue mich darauf, bald wieder von dir zu hören. Und wünsche dir jetzt einen schönen restlichen Montag. Ich liebe dich. Dein Klopsi!